Und da kommen wir zu einem Buch von dem Schriftsteller Tom Wolfe. Hierzulande ist er ja bekannt durch seinen Roman Fegefeuer der Eitelkeiten, in dem er den Börsenboom der 80er Jahre aufs Korn nimmt. Tatsächlich war er lange vorher schon als Autor tätig. Sein Metier war die Reportage. Er erlangte Kultstatus, einer davon dieser Reportagen, und zwar der Electric Kool-Aid Acid Test aus dem Jahr 68. Es geht um Blumenkinder, um LSD, um eine verrückte Busreise. Und dieses Buch ist nun in überarbeiteter Übersetzung wieder neu rausgekommen. Pieke Biermann hat es gelesen. Ich grüße Sie, Frau Biermann. Was ist das für eine Busreise, die da in dem Electric Kool-Aid Acid Test beschrieben wird? Ja, die ist auch sehr freakig. Entschuldigung, ich bin gerade mit dem Übergang etwas am Wirbeln. Es ist ja wirklich ein heftiger Clash jetzt gerade. Dieses ist eigentlich ein eher fröhliches Buch. Fröhlich mit Gänsefüßchen. Es ist sehr chemisch, also mit Drogen, chemischen Drogen vor allen Dingen beladen. So ist auch dieser Bus beladen mit LSD und all diesen Dingern, die damals 1964, als diese Busreise tatsächlich stattfand, noch nicht verboten waren, getestet wurden. Dieser Bus, man muss ihn sich vorstellen, so einen alten amerikanischen Schulbus, grell, quietschbunt bemalt mit Leuchtfarben in diesen ganzen psychedelischen Formen und so. Manche haben vielleicht noch Bilder davon im Kopf. Beladen eben nicht nur mit ganz furchtbar vielen Drogen, sondern auch mit einer Horde von, ja, Hippies, sagt man heute. Die nannten sich damals gar nicht unbedingt so. Ausgeklinkten, Ausgefreakten, die unbedingt ein anderes Leben leben wollten und gar nicht so unbedingt politische Absichten oder Weltverbesserungsabsichten dabei hatten, sondern das, was sie, die Klammer, die sie verbunden hat, war im Grunde hier und jetzt und alles haben wollen und das irgendwie auch mit einem kosmischen Höheren verbinden. Diese Leute sind unter der Leitung, kann man wirklich sagen, des Häuptlings Ken Kesey, den wir sicher kennen aus Einer Flug über das Kuckucksnest, das ist nämlich der Autor davon, von Kalifornien, wo sie alle lebten, quer durch die amerikanischen Vereinigten Staaten gefahren, bis nach New York, Upstate New York, untenrum hin und obenrum zurück, also erst auch durch die heißen Staaten. Und alles, was sie da erlebt haben, zeichnet Tom Wolfe, der dabei war, auf. Und er zeichnet es nicht nur auf wie so eine Reportage, wie man die so gewohnt war damals, sondern er schreibt diese Reise, er findet eine Sprache dafür. Das heißt, diese Reportage, die er da schreibt, ist auch stilbildend. Das ist ein ganz besonderer Stil. Können Sie da noch mehr zu sagen? Das ist ein völlig neuer Stil, weil der zum Teil lautmalerisch einfach schreibt, weil er pausenlos Punkte, Kommata, also er bildet ab im Grunde, wie man spricht und was da so an Irrwitz passiert, auch an Witz passiert. Er schafft Neologismen, also er erfindet Wörter. Er spielt mit den Wörtern, er spielt mit Doppelbedeutungen von Wörtern und er schafft es tatsächlich gleichzeitig Beobachter zu sein, weil er, ich glaube, er hat auch damals schon seinen Anzug getragen mit Krawatte, wenn auch nicht unbedingt einen weißen, als in dem kennen wir ihn ja, gleichzeitig Beobachter in so einem Anzug zu sein und reinzukriechen in die Situation und in die Personen und in das, was da passiert und das sozusagen in eine Sprache zu übersetzen. Das ist sehr, sehr faszinierend. Gegen diese Art der Reportage zu schreiben, die am Anfang seines Schriftstellerlebens stand, ging das über ihn hinaus? War das ein ganzer, waren das viele, die sich daran beteiligen oder war er eine Einzelfigur? Er ist damit stilbildend für diesen berühmten New Journalism geworden. Und das Buch, um was es hier geht, also dieser Electric Kool-Aid Acid Test, ist eigentlich das Beispiel dafür. New Journalism muss man vielleicht erklären. Also wir kennen ja Reportagen durchaus heute auch. Die großen Seite 3 Reportagen, die dürfen ja heute auch schon ein bisschen subjektiver sein. Also man darf zwar nicht unbedingt ich sagen als der Schreiber, aber man darf sehr wohl Grenzen überschreiten, also Genregrenzen überschreiten. Das ist damals eingeführt worden und Tom Wolfe ist der große Erfinder davon. Es gab natürlich andere, die das zur selben Zeit gemacht haben, nicht ganz so radikal. Norman Mailer, Truman Capote fällt einem ein. Thompson, Hunter S. Thompson, Gay Talese und so Leute. Das kam Mitte der 60er Jahre tatsächlich zum ersten Mal auf die Welt und hat Stil gebildet. Und Tom Wolfe ist einfach der Stilist dieser Zeit. Das heißt, in die Zeit passte dann diese Reportage auch sehr gut. Warum legt man das Buch jetzt wieder auf? Ich vermute mal, die Neuauflage ist so ein bisschen mit der Wurst nach der Speckscheibe geschmissen. Der Verlag weist ja auch darauf hin, Gus Van Sant plant die Verfilmung. Das tut er schon seit einiger Zeit. Es scheint jetzt ein bisschen spruchreifer zu werden. Also der Drehbuchautor von Milk ist jetzt gewonnen worden. Da macht man natürlich schnell das Buch nochmal. Und weil damals die Übersetzung so grottenfurchtbar war, die man dann aber auch erst 20 Jahre nach Erscheinen über 20 Jahre nach Erscheinen gemacht hat auf Deutsch, hat derselbe Übersetzer sie nochmal überarbeiten dürfen. Das Ergebnis ist leider immer noch nicht hundertprozentig befriedigend, aber man sollte es unbedingt haben, dieses Buch, weil es die einzige Version, die es auf Deutsch gibt. Wer es nicht auf Englisch lesen kann, ist ein bisschen schwierig, es auf Englisch zu lesen, soll es halt in dieser Fassung kaufen, weil es ist das Buch über diese Zeit und über den Zeitgeist und über die Atmosphäre. Sehr emotional reinziehend, sehr spannend. Also man hat was davon. Warum sind Sie so unzufrieden mit der Übersetzung oder mit der Auflage, die da jetzt erscheint? Ja, genau die Stärken des Urbuches, also dieses radikale, teilweise auch unschuldig radikale Niederreißen von Regeln, von Grammatikregeln, von Layoutregeln, also dass Sätze einfach auseinandergefetzt werden. Das respektiert diese Übersetzung nicht. Ich bin auch gar nicht sicher, dass das nur der Übersetzer ist, der das bestimmt hat, sondern vielleicht auch die Layouter tatsächlich. Also Tom Wolfe zum Beispiel reißt Sätze auseinander, macht eine Leerzeile und geht mit dem Satz weiter, ohne irgendwie anzuschließen, also irgendeinen Kommentar dazu. Das wird im Deutschen ganz oft verklumpt zu einem Fließtext, zu einem ganz normalen bisschen bieder. Dann gibt es so Wortwitze, die lässt er einfach weg oder vielleicht ist ihm nichts eingefallen, ich weiß nicht. Es gibt einen Satz, Custer died for your skins. Custer, dieser berühmte Militär. Skins, nicht sins. Das übersetzt damit, er starb für eure Sünden. Gibt keinen Sinn und keinen Witz. So Sachen sind halt nicht so besonders befriedigend. Und dann gibt es manchmal sehr biedere Übersetzungsmöglichkeiten. Trotzdem eben aber eine, nicht Empfehlung unbedingt, auf jeden Fall aber eine Notwendigkeit, ein wichtiges Buch. Man muss es haben eigentlich. Fieke Biermann über die Neuausgabe von Tom Wolfe, der Electric Kool-Aid Acid Test, übersetzt von Bernhard Schmidt, erschienen als Taschenbuch im Heine Verlag, 560 Seiten dick, es kostet 9,95 Euro. Vielen Dank, Frau Biermann. Und man kann das alles nochmal nachlesen auf unserer Webseite www.deradio.de. Deutschlandradio Kultur.